Wie ich euch schon gesagt habe, ließ ich Old Death das Vergnügen, mir gegenüber den Lehrer zu spielen. Ich tat sogar absichtlich dumm und stellte manchmal Fragen, die nur ein ausgemachtes Greenhorn stellen kann. Zum Beispiel schlug ich bei einer Rast für die Nacht vor, ein Lagerfeuer anzuzünden. Ihr habt wohl schon viele schöne Indianergeschichten gelesen. Was? Vom Lagerfeuer und so. Was? Eine saftige Büffellende wird gebraten, nicht wahr? Ja, und damit wird jeder Innsman herbeigelockt, der sich im Umkreis von 4 Meilen, also fast einer Stunde, herumtreibt. Och, ist das möglich? Ja, ihr werdet noch erfahren, was für Nasen die Rothäute haben. Und wenn sie das Feuer nicht riechen sollten, so wittern es die Pferde, die es ihnen dann durch ein leises Schnauben verraten, das schon manchem Weißen das Leben gekostet hat. Nein, nein, nein, nein, nein. Von einem Feuerchen wollen wir in unserem Lager lieber absehen. Wollen froh sein, wenn wir mit heiler Haut hier durch die Gegend kommen. Habe zwar keinen Anlass, mich vor den Comanchen zu fürchten, da sie mich kennen. Habe einem ihrer bekanntesten Häuptlinge, Oyo Kolza, dem Weißen Biber, mal das Leben gerettet. Werde mich darauf berufen, wenn wir auf Comanchen stoßen sollten. In dieser Nacht überraschte Old Death einen jungen Späher der Comanchen, den er betäubte und fesselte. Da lag der nun vor uns, mit den Kriegsfarben seines Stammes bemalt, schwarze Querstriche auf gelbem Grunde im Gesicht. Als er wieder zu sich kam, rief er überrascht: Koshabewe! Ja, ich bin es, Old Death. Der rote Krieger kennt mich? Koshabewe gesehen im Lager der Comanchen. Das stimmt. Wie ist dein Name? Kein Name. Medizin und Name verloren. Krieger der Comanchen zog aus, Namen zurückzuholen. Aber nun ist er in die Hände der Weißen gefallen. Schimpf und Schande liegt auf ihm. Er bittet weise Männer um seinen Tod. Ah, wir sind nicht deine Feinde. Du wirst am Leben bleiben und dir deinen Namen zurückholen. Von einem so berühmten Bleichgesicht wie Old Death, Koshapewe, wie du sagst, überlistet zu werden, ist keine Schande. Außerdem wird unser Mund darüber schweigen, dass du unser Gefangener gewesen bist. Koshabewe spricht Worte der Freude für mich. Was dafür tun? Sind noch andere Krieger bei dir? 10 mal 10. Dort oben, am Fluss. Und sonst? So viele, wie Tropfen den Fluss laufen. Die Sonne ist 4 Mal untergegangen, seit das Kriegsbeil von Zelt zu Zelt getragen wurde. Die Kojoten von feigen Apachen sollen vertilgt werden. Und der junge Krieger ohne Namen war als Kundschafter ausgesandt? Hau, da kam Koshapewe über mich und tötete mich für kurze Zeit. Wer ist euer Anführer? Awatwila, Sohn von Oyo Kolza, den die Bleichgesichter den Weißen Biber nennen. Führe uns zu Awatwila, den ich nicht kenne. Bei den ersten Wachen, die rings um das Comanchendorf aufgestellt waren, warteten Old Death und ich die Rückkehr des Spähers ab, der unsere Ankunft dem jungen Häuptling Awatwila meldete. Der Himmel hatte sich bezogen, kein Stern war mehr zu erkennen, es war stockfinster geworden. Da glimmte vor uns ein winziges Pünktchen auf. Ja, das ist Punks. Das Präriefeuerzeug. 2 Hölzer, ein breites und ein dünnes, rundes. Das breite hat eine kleine Vertiefung, die mit Punks, das heißt mit trockenem Moder, aus hohlen, ausgefaulten Bäumen gefüllt wird. Es ist der beste Zunder. Das dünne Stäbchen wird dann in die Vertiefung auf den Moder gesetzt und mit beiden Händen schnell wie ein Quirl bewegt. Durch die Reibung erhitzt sich der Zunder und gerät schließlich in Brand.